Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2. 141 an Schiller. Vielen Dank für die schönen Exemplare. Hier kommt ein geringeres zurück. Jedermann spricht gut von dem Almanach. Es ist eine allgemeine Nachfrage danach. Die Epigramme sind noch nicht abgeschrieben, auch fürchte ich, sie werden mir so vorauslaufen, dass ich sie nicht einholen kann. Die nächsten 14 Tage sehe ich wie schon verschwunden an. Die neue Oper wird uns noch viel zu schaffen machen, es wird aber auch ein lustiges und erbauliches Werk. Leben Sie recht wohl und haben noch 1000 Dank für alles Gute und Liebe. Sobald als möglich besuche ich Sie wieder. Weimar, den 20. Januar 1796. G.